saßen da und fragten uns, wie's früher war als die Welt noch nicht so kompliziert war. Der Blick nach vorn, der Weg war klar, dass das was wird, war absehbar, und der Rückenwind trug uns stets nach vorne. Ich denk gern zurück an diese Zeit und frag mich, wie viel uns davon noch bleibt. Feuer und Eis zahlen den Preis, wenn sie sich je begegnen. Mal heiß und mal kalt, mit dir werd ich alt, auch wenn es manchmal regnet. Allein hätt ich das nicht gekonnt, der Silberstreif am Horizont bist du. Blick in die Ferne. Ist vieles oft zu schnell vergeben, lässt Reibung doch die Flamme leben. Wie ein Phönix aus der Asche. Ich schau nach vorne, schau zurück. Und bin immer noch verrückt nach dir. Feuer und Eis zahlen den Preis, wenn sie sich je begegnen. Mal heiß und mal kalt, mit dir werd ich alt, auch wenn es manchmal regnet. Denn auf ja, schmilzt das Eis, alles andere ist Vergangenheit. Graue Worte werden farbenfroh und tief drinnen brennt die Flamme immer noch. Eis, wir wissen Bescheid, sie können allein nicht leben. Denn auf viele wird es immer geben. Setz ein Lächeln auf, das ist unser Leben. Auf Feuer und Eis zahlen den Preis, wenn sie sich je begegnen. Mal heiß und mal kalt. Setz ein Licht.